Bis der Kanal unter der Potsdamer Brücke hindurch, darf er noch eine Weile an stillen Ufern hinfließen. Dann überschatten ihn Viadukte. Er streift Zugänge und Zufahrten von Bahnhöfen. Und wo er sich dann zum viereckigen Hafen erweitert, ist er von Eisenbahnämtern gerandet. Am Hafenplatze aber stehen von alters her eine Reihe schöner Platanen. Wer aus dem Westen Berlins nach dem Süden Europas reisen will, kommt auf dem Weg zum Anhalter Bahnhof an diesen Bäumen vorbei und empfängt von ihren hellgefleckten Stämmen und dem Flimmern ihres Laubes ein Vorgefühl von Eukalyptusstämmen und Olivenlaub. Von hier führt ein kurzes Stück Straße zu dem Hochbahnhof Gleisdreieck, der über dem gewaltigen eisernen Spinnennetz von Schienensträngen liegt, auf denen von Güter-, Fern- und Untergrundbahnen dampfgestoßenes und elektrisch gleitendes zusammenströmt. Das, was da oben zu erleben ist, gehört zu der Rundfahrt mit Stadt, Ring und Hochbahn, die Baedeker uns empfiehlt, zu der Fahrt, die eine Art neue Stadtmauer um das ältere Berlin baut und zum Teil Spuren früherer Mauern verfolgt.